Hallo Nada. Hallo Christian. Hallo Dagmar. Hallo. Die Publikation beruht auf einem Fachtag zur Bedeutung von Gewerberäumen für Nachbarschaften. Das Ganze war ja ein sehr langer Prozess. Wie ist es denn dazu gekommen? Könnt ihr mir da ein bisschen die Geschichte erzählen? Ja, das ist tatsächlich so, dass dieses Bildungsmaterial, wie es jetzt vorliegt, ein Ausdruck eines ziemlich langen Zusammenarbeitens ist zwischen unterschiedlichen Akteurinnen, und es begann eigentlich schon 2016. Zu dem Zeitpunkt hat die TU ein Kartierungsseminar hier im Wrangelkiez gemacht und hatte dann ihre Ausstellung der Ergebnisse unten an der Tür. Und ich habe hier gerade im Wrangelkiez mit der Arbeit in der Netzwerkstelle begonnen und habe das gesehen und dachte, wow, was für eine unglaublich tolle Arbeit, einfach diese Räume, diesen Sozialraum auch nochmal ganz anders in den Blick zu nehmen und vor allem auch die Bedeutung der Gewerberäume dahingehend sichtbar zu machen, welche Bedeutung, die eben für auch das Soziale und für die Nachbarschaftlichkeit und wie da drin auch Nachbarschaftlichkeit entsteht, haben. Und gleichzeitig, als ich dann hier eben in der Netzwerkarbeit auch so richtig eingestiegen bin, 2016, 2017, hat sich die AG Milieuschutz Plus aus engagierten Menschen in der Mieterinnen- oder Gewerbemieterinneninitiative BizimKiez gegründet und auch andere, ja, engagierte Nachbarinnen, die einfach auch mitbekommen haben, wie wichtig ihnen die Gewerbe, die nahversorgenden kleinen Gewerbe, aber auch die sozialen Einrichtungen, die in Gewerbemietverträgen stecken, in der Nachbarschaft sind und sich damit auseinandergesetzt haben, wie können wir die schützen. Und so kam in dieser Arbeitsgruppe der Gedanke auf, wir brauchen eigentlich einen, ja, gut hinterlegten Forderungskatalog. Wir brauchen eigentlich auch so dieses Zusammenbringen von, wenn wir Gewerbeschutz haben, was wollen wir denn da eigentlich genau schützen? Was sind denn die Parameter? Was sind die Kriterien? Aber vor allem auch, wie können wir das dann in so eine Argumentation bringen, dass sie auch wieder an Politik anschließen kann. Und tollerweise hat uns das Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung dabei unterstützt, diesen Fachtag zu organisieren, in dem all diese, ja, Fäden zusammengelaufen sind. Wir haben also versucht, die Lehrveranstaltungen, die Mappings, die wir hier vor Ort gemacht haben, durch die wir in Kontakt kamen mit dem Kiezanker 36 und mit NADA und der Gemeinwesenarbeit, mit Wissenschaftlerinnen und der Nachbarschaft, ja, zu verbinden, verkoppeln, in Vermittlung zu bringen. Und aus diesem Fachtag heraus entstand eben diese Publikation, die vorliegt. Und ganz wichtig war uns, all das Wissen, das hier generiert wird, sowohl in den Initiativen als auch durch die Studierenden in ihren Analysen, zurückgetragen wird in die Nachbarschaft, weil wir natürlich ganz eng auch mit, ja, Leuten hier vor Ort gearbeitet haben. Das klingt ja sehr interessant. Man hört auch heraus, dass hier auch NachbarInnen als Expertinnen behandelt wurden. Sehe ich das richtig? Ganz genau. Also das, also jetzt so aus TU-Seite quasi, Fachgebiet für Städtebau nochmal so beschrieben, kamen wir hier in diesen Raum hinein und wir arbeiten mit Studierenden in der Architektur und im Urban Design. Und wir haben in einer Woche vor Ort hier mit Studierenden mehrmals Kartierungen angefertigt. Es entstand auch beispielsweise eine Masterarbeit, die Teil der Publikation ist. Und was uns aber als Architektinnen sowie in der Expertise so ein bisschen gefehlt hat, war dieser Aspekt der sozialen Arbeit vor Ort, der Gemeinwesenarbeit, der Kontaktaufnahme mit denjenigen, die eben dieses lokale Wissen hier haben und auch täglich neu herstellen. Und die Kartierung im ersten Schritt und dann in weiteren Texten, die wir gemeinsam verfasst haben, Interviews, Zeichnungen, haben wir eben gemeinsam mit NADA und vielen anderen Akteurinnen hier im Kiezanker, ja, so eine Art Synthese vielleicht auch von sozialem Wissen, räumlichem Wissen, politischem Wissen in dieser Karte und dann in den Diskussionen im Fachtag zusammengetragen. Genau, und auf der anderen Seite ist vielleicht noch zu erwähnen, dass einfach so dieser transformative oder kooperierende Prozess von so unterschiedlichen, einerseits Disziplinen und andererseits vielleicht auch einfach Menschen aus unterschiedlichen Bereichen natürlich nicht immer nur einfach und nicht immer integrierend für alle ist. Also was zum Beispiel aus der Gemeinwesenarbeit vielleicht auch ein Stück weit zu lernen war oder auch aus dem Bereich, wenn man jetzt drauf schaut, wie kann man einfach sehr unterschiedliches Wissen zusammenbringen und sehr unterschiedliche Vorgehensweisen auch, dass es durchaus eine ziemlich starke Moderation, Begleitung und Reflexion dieses Prozesses halt auch braucht. Also, dass sich nicht sozusagen Expertinnenrunden bilden, die ja über dem Wissen vielleicht von Nachbarinnen stehen, dass aber gleichzeitig auch Nachbarinnen die neuen Werkzeuge, die aus den Expertinnenkreisen kommen, auch für ihre Anliegen wiederum nutzen können. Ich glaube, das ist etwas, was auch im Bildungsmaterial eben in dieser vorliegenden Publikation nochmal ganz gut reflektiert und vorgestellt wird. in ja, verschiedenen Texten, die sich dann eben an sowohl die Disziplinen als aber auch die Aktivistinnen oder Menschen eben, die sich interessieren und engagiert sind, aus der Nachbarschaft richten. Ja, also Nachbarschaft wird ja irgendwie von den NachbarInnen produziert und reproduziert, also wie eine Kulturpraxis so ein bisschen. Aber wo wird denn Nachbarschaft eigentlich gemacht? Also was sind denn da so typische Orte, von denen wir eigentlich sprechen? Also wir haben uns vor allem auf die Suche in den, ich sage jetzt mal so Schwellenräumen, im Übergang zwischen öffentlicher Straße und privatem Wohnhaus konzentriert. Als wir begonnen haben, hier im Wrangelkiez zu arbeiten, ja, war uns klar, dass man Nachbarschaft zum einen als ein soziales Gefüge begreifen kann. Die Nachbarschaft ist aber auch ganz oft eine Ortsangabe. Also ich wohne dort oder dort. Und ganz oft wird dieser Begriff auch im Zusammenhang mit dem Wohnen vor allem verstanden. Und uns wurde ja vor allem auch über die Aktivitäten von Wiesenkiez hier und den Kampf um die Gewerberäume klar, dass ja wahrscheinlich konkrete Orte wie die Gewerberäume, die aber ganz oft soziale Funktionen haben, kulturelle Funktionen, wahrscheinlich diejenigen sind, wo sich sowas wie ja so eine dritte Sphäre oder ein dritter Raumbereich vielleicht öffnet, der sich eben nicht als öffentlich, aber auch nicht wirklich als privat beschreiben lässt. Und wir haben dann hier vor Ort Interviews geführt, wir haben uns Räume angeschaut und haben dann beispielsweise also von der Bäckerei über den Supermarkt, über die Straßenkreuzung, über einen Hinterhof mit Kindergartenspielplatz, überall Handlungen, Gebrauchsweisen gefunden von diesen Räumen, die soziale Netze, Gefüge ja tagtäglich neu herstellen. Und diese Gefüge ja ergeben nicht nur Netzwerke zwischen BewohnerInnen, sondern auch zwischen Menschen, die hier leben, die außerhalb des Kiezes leben, zwischen unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen. Und dieser Schwellenraum, der hat uns sehr stark interessiert, zumal natürlich, wie wir alle wissen, durch die ja stark steigenden Mieten in Berlin, besonders in der Görlitzer Straße war das 2016 damals der Fall, Verdrängungsprozesse, diese nachbarschaftlichen Netze, aber eben auch die nachbarschaftlichen Räume stark unter Druck setzen. Ja, genau. Und was da auch noch vielleicht interessant ist zu erzählen oder zu erwähnen, ist, dass wir auch eine ganz interessante, einerseits Überlappungsbereiche und andererseits aber auch sowas wie Nebeneinander- und Koexistenzbereiche. Also das ist sozusagen nicht der romantisierte Ponyhof-Nachbarschaft, der damit auch gezeichnet oder dargestellt wird, sondern es sind sehr wohl auch natürlich Konflikte und Aushandlungsprozesse, die vielleicht auch nicht immer nur harmonisch sind, gemeint. Aber dass es diese Räume dafür braucht und dass es vielleicht, also um es nochmal auf den Bäcker zurückzuführen, es gibt dann halt verschiedene Nachbarschaften und jede dieser Nachbarschaften hat halt auch ihren Bäcker. Und deswegen gibt es vielleicht in einem Kiez auch 2, 3, sogar 4 Bäcker, die sehr, sehr gut genutzt werden und die sehr wichtig sind, irgendwie auch als sozialer Treffpunkt. Und es braucht halt gleichzeitig auch, damit das Koexistieren in Nachbarschaften funktioniert und diese Nachbarschaftlichkeit funktioniert, braucht es praktisch Räume, in denen man sich begegnet und aushandelt. Und um das aber überhaupt leisten zu können, vielleicht auch wiederum Schutzräume, die für bestimmte Menschen ja sozusagen auch vielleicht dann wieder etwas homogener sind. Und das halt auch nebeneinander zu haben und darzustellen und darin die Bedeutung der Gewerberäume, das ist halt auch der Versuch, den wir eben mit diesen Darstellungen im Atlas der Nachbarschaften oder hier in diesem Bildungsmaterial eben gemacht haben. Jetzt vielleicht noch generell eine Frage, was und welche Komponente machen denn Nachbarschaft zu einem sozialräumlichen Gemeingut? Ja, wir haben das ja wie auf 2 Ebenen argumentiert. Gemeingut lässt sich zum einen beschreiben als ein Raum, ein Ort, ein Gut, das jenseits von öffentlich und privat sich öffnet. Dabei stellt sich für uns die Frage, einerseits lässt sich das als ein universelles Gut, das allen und niemandem gehört, also wir alle leben, erleben, stellen Nachbarschaft her. Und dieses allen und niemanden ist natürlich jetzt erstmal auch ganz losgekoppelt von dem spezifischen Gewerberaum zu verstehen. Also es sollte auch auf politischer Ebene eine ja, stärkere Überlegung, Unterstützung geben für diesen Zwischenmaßstab, sage ich jetzt mal, zwischen dem privaten Wohnhaus und der Gesamtstadt. Und zum anderen handelt es sich bei Gemeingütern auch um spezifisch hergestellte Güter. Das heißt, eine bestimmte Gemeinschaft, eine bestimmte Gruppe von Akteurinnen handelt einen Umgang mit einem bestimmten Raum aus. Und jenseits von der eigentlich gewerblichen Nutzung, beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem Bäcker bleiben, öffnet der sich als Sozialraum, wenn eine Gruppe von Menschen sich diesen Raum als solchen aneignet. Wenn ich dort also vielleicht sowas wie man eine urbane Subsistenz sich öffnet, also wenn ich beginne, mich dort mit meinen Nachbarinnen auszutauschen, dort konsumfreier Aufenthalt möglich ist, dann passiert das nur so lange, solange alle Beteiligten damit einverstanden sind und das dort auch passieren lassen. Und in dem Moment, wo sich diese, ja, wie auch immer sich gefundene Gemeinschaft von Kommenden, nennt man das dann in Übersetzung zum Englischen, wenn die sich nicht mehr auf diese Raumnutzung einigen kann, die so über die gewerbliche Funktion hinausgeht, dann ist das Gemeingut wieder in Gefahr gesetzt. Und diese Spannung zwischen dem Gemeingut als ein universelles Konstrukt, das so uns alle, weil ja niemandem wirklich gehörend zusteht, und aber auch dieser ganz spezifischen Situation an einem ganz konkreten Ort mit ganz konkreten Menschen, die sich in Aushandlung miteinander ja auf diese gemeingutshafte Funktion eines Raums einigen und das tagtäglich neu aushandeln. Das sind eigentlich so zwei Aspekte, die wir versucht haben, deutlich zu machen oder zu zeigen in den Räumen und die hoffentlich auch ja ihren Weg in weitere planerische, politische Entscheidungen finden und die einfach ja auch erkämpft und erstritten werden müssen. Nachbarschaft und soziale Austausche finden ja oft in Kleingewerbe bzw. in ja, bedrohten Räumen statt. Und um das zu schützen, muss man in der Politik ja meist den Wert dieser Nachbarschaft, der unglaublich hoch ist, aber schwer messbar ist, irgendwie eine Zahl geben oder beziffern. Habt ihr diesen schwer messbaren Wert in eurer Studie auch eine Zahl gegeben? Gemessen in dem Sinne eigentlich nicht. Was wir versucht haben herauszufinden, ist, was tatsächlich die Überschüsse für die Nachbarschaft bedeuten. Also wir haben die Frage zurückgespielt eigentlich und haben uns selbst als Untersuchende vor Ort, aber auch Akteure hier vor Ort gefragt, was sind denn die Beiträge, die hier so geleistet werden und vor allem aber auch, was verschwindet denn, wenn diese Gewerberäume verschwinden? Was verschwindet, wenn die Nachbarschaft verdrängt wird? Was passiert, wenn ein Nachbarschaftszentrum geschlossen wird, wenn es eine Kita nicht mehr gibt, wenn der Bäcker oder dieser Bäcker nicht mehr da ist? Und da haben wir wir haben das als Produkte der Nachbarschaft so bezeichnet, aber eben ohne das zu quantifizieren, sondern als Qualität eben festzustellen. Und das sind soziale Komponenten. Uns ist aufgefallen, wie in einem Fahrradgeschäft, das Inhaber geführt ist, nachbarschaftliche Informationen ausgetauscht werden, wie das aber auch zu einem Ort wird im Vorbereich von diesem Fahrradladen, wo Leute sich begegnen können und ja, eine Art von hier sein und hier sein können und auch Konflikte ausleben können, wie das eben durch diese Langzeitperspektive von diesen Laden, den es da gibt, erst möglich wird. Wir haben Orte gefunden, wo es einen konsumfreien Aufenthalt geben kann, auch in geschützten Innenräumen. Wir haben Orte gefunden, wo beispielsweise nachbarschaftliches Engagement in einem Café passieren kann. Das ist jetzt aber nicht nur ein konsumfreier Ort, sondern im Gegenteil. Das sind Orte, die von engagierten NachbarInnen aufgesucht werden, um ja die Proteste auch gegen die Gewerbeverdrängung zu organisieren, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Vielleicht kann man es, wenn man ein bisschen nach der Quantität fragt, vielleicht auch oder nach der Zahl, einfach anhand der zugänglichen oder nicht mehr zugänglichen Orte haben wir es vielleicht auch versucht, einfach zu visualisieren in unseren Heften. Also es gibt praktisch die geschwärzten Orte, die einfach nicht mehr verfügbar, weil nicht mehr zugänglich, weil eben genau fehlend für solche Gewerbe, die sehr viel mehr leisten, als Gewerbe zu sein. Und ich glaube, es hat sehr viel dann damit zu tun, zu sagen, wie viel auch öffentlichen Raum produzieren diese Gewerbe. Also wie viel Möglichkeit, was Dagmar gerade alles aufgezählt hat, des Daseinsaufenthalt und eben dieser sozial-räumlichen Leistung wird da produziert. Und wie viel Raum verschließt sich dem gegenüber, wenn das eben durch diese Gewerbe nicht mehr geleistet wird? Das heißt, eigentlich bieten diese Art der Gewerbe auch eine Erweiterung des öffentlichen Raums in ihren privaten Schwellenraum sozusagen, in ihren Gewerberaum hinein und wiederum auch aus ihrem hinaus. Und das, was geschwärzt ist, sind dann die verlorenen Orte, das Discommoning, also da, wo man auch keinen Zugang mehr hat zu dieser Form von öffentlichem Raum und nicht mehr teilhaben kann. Vielleicht muss man noch hinzufügen, ja, in welchem Kontext diese Untersuchungen stattgefunden haben. Eine Qualifizierung noch so über das, was Nada gerade meinte, hinausgehend, wäre natürlich sehr wichtig, vor allem um auch politische Entscheidungen argumentieren, legitimieren, einfordern zu können. Es bedarf natürlich einem ganz anderen Ansatz. Also wir haben hier in Kooperation zwischen Nachbarschaft, Gemeinwesenarbeit und Studierenden, also Lehrforschungsveranstaltungen gearbeitet. Das heißt immer in semesterweisen Schritten uns vorangearbeitet. Und unsere Arbeit mit diesen vor allem qualitativen Beschreibungen sehen wir als eine Grundlage für Studien, die viel breiter und mit viel mehr Ressourcen angelegt werden müssten, um die Frage nach einer Quantifizierung auch solide beantworten zu können. Das ist ja auch eine Forderung aus dem Nagelnetz, wo wir dann vielleicht später auch noch dazu kommen, weil aus dem Nagelnetz wiederum ja auch der Fachtag, der schon auch ein Teil von unserem Bildungsmaterial jetzt ist, eben gestützt wurde. Und also diese Verbindung aus Nachbarschaft, solidarischen Nachbarinnen und Gewerbetreibenden, die haben auch eine ganz klare Forderung natürlich, dass da mehr quantifiziert werden sollte, auch im Hinblick darauf, wie können wir beschreiben, wie können wir auch quantitativ beschreiben, was passiert, wenn Nachbarschaften als Gewerberäume auch oder mit ihren Gewerberäumen sozusagen entgegen dieses Sozialräumlichen entwickelt werden oder die sozialen Leistungen aus den Nachbarschaften herausgenommen werden, die halt in den Gewerberäumen erbracht werden. Das ist auch eine ganz wichtige Forderung vom Nagelnetz, dass wir dafür halt Studien brauchen. Es gibt da so eine Art Dilemma. Einerseits ist es so, dass wir natürlich qualitativ gearbeitet haben, weil wir jetzt auch nicht davon überzeugt sind, dass es diese Zahlen tatsächlich braucht. Eigentlich braucht es nur einen politischen Willen, um diese Qualitäten zu stützen. Und andererseits lernen wir natürlich von den Politikerinnen, mit denen wir im Austausch sind, dass sie, um Dinge auf Bundesebene und gegen die andere politische Meinung durchzudrücken, irgendwelche Zahlen brauchen. Ne? So. Das ist ein Dilemma. Und ich finde aber, dass wir als Wissenschaftlerinnen versuchen müssten, diese Zahlen irgendwie zu liefern, einfach um in einer Logik, der wir gerade ausgeliefert sind, Druck erzeugen zu können. Die Falle, in die man tappen könnte, wenn man einmal anfängt, solche Zahlen aufzumachen, also so ein bisschen irgendwie KPMG-logikmäßig jetzt durchzugehen und zu sagen, okay, was ist jetzt die, wie quantifizieren wir das jetzt, dass man sich auch selber plötzlich so einen Rahmen baut, den man gar nicht bedienen will, weil er auch dahin führt, dass etwas quantifiziert wird, was nicht in dieser quantifizierbaren Logik überhaupt zu erfassen ist. Wir können, und das war ja auch so ein Punkt, warum diese Publikation so spannend ist, da ist unter anderem drin abgebildet, dass wir diese Diskussion haben, was ist das relevante Gewerbe, und da stecken wir noch viel mehr fest, weil da gibt es sehr unterschiedliche Positionen, ob der Aldi tatsächlich eine Fläche haben darf. Andererseits ist der Aldi aber auch das Gewerbe, was irgendwie ganz viele finanziell nicht so gut gestellte Menschen super versorgt. Und andererseits willst du aber natürlich Gewerbeflächen haben für Läden, die was ganz anderes auch als Agenda umsetzen, also die auch irgendwie ökologisch und sozial nachhaltiger funktionieren, als es der Aldi tut. Also das heißt, vielleicht gibt es auch gar keine so eindeutige Antwort und erst recht nicht eine Quantifizierungsmöglichkeit. Insofern darf das vielleicht einfach als Frage auch offen und weitergetragen bleiben. Auch das mit diesen Studien, finde ich, ist durchaus auch eine super wichtige Forderung immer wieder in dem Fall auch von Conny, von der Ora Nostra und von dem Nagelnetz eben ist, zu sagen, wir müssen zeigen, also wo wir Zahlen liefern können, ist, wenn das weg ist, was passiert da eigentlich? Oder wo man halt vielleicht irgendwie auch mal in der Quantität schauen kann und anfangen kann, wie bewerten denn Leute jetzt ihre Nachbarschaft, wenn die halt sehr homogen und so gated ist und es nur noch irgendwie Gewerbe gibt, die für Touristinnen interessant sind oder so. Also diese Veränderung der Nachbarschaften ist ja an so vielen Orten schon passiert, dass man da durchaus hingehen müsste und sagen müsste, Leute, wenn ihr Gewerbe in der Art entwickelt, wenn ihr Nachbarschaften in der Art, wenn ihr Stadt in der Art entwickelt, dann passiert das und das, und das hat die und die Folgen. Ja, wie könnte denn so ein Gewerbeschutz in der Nachbarschaft eigentlich aussehen? Oder welche Forderungen sind, also stellt ihr denn hier? Es geht ja viel um Aushandlungen, aber wie könnte so etwas aussehen, so ein Schutz für jene Praktiken und Prozesse, die hier in diesen Läden, zum Beispiel in der Bäckerei, passieren? Also in diesem Bildungsmaterial, in unserer Publikation, sind ja auch Forderungen bereits aufgezählt. Und was man vielleicht nochmal da auch als Kontext betonen muss, es ist eigentlich der Gedanke, der den Milieuschutz erweitert. Also es kam ja auch eben aus dieser Gruppe AG Milieuschutz Plus. Also die Idee, den Milieuschutz, den wir im Wohnen kennen und der ja auch immer noch ausbaufähig ist, den aber eben auch anzuwenden, zu denken, zu erweitern auf die Gewerberäume, indem man einfach sagt, eine bestimmte Zusammensetzung der Gewerbe können wir nur dann haben, wenn es sich nicht in einer Marktlogik an einen am Markt ausgehandelten Preis oder eben auch, wenn jetzt auch sehr streiten, wie sehr da noch verhandelt werden kann. Also wenn wir 42 Euro den Quadratmeter Mietpreis haben für eine Gewerbefläche, wie jetzt aktuell in der Oranienstraße 25, dann ist völlig klar, dass dort die Praxen, von denen wir gerade erzählen, diese sozialräumlichen und auch sozialraumherstellenden Praxen nicht mehr stattfinden können. Dann gibt es auch keine Kinderläden mehr, dann gibt es keine sozialen Einrichtungen im Gewerbe mit Verträgen. Und deswegen sind die Forderungen eben ganz analog zu denen, die im Wohnbereich, im Wohnmietbereich stattfinden. Das heißt zu sagen, wir schützen eine bestimmte Mischung, indem wir einen festen Mietpreis zum Beispiel per Mietendeckel für die Gewerbe genauso umsetzen, indem es aber auch einen Anteil einfach an leistbaren Gewerbemieten gibt für genau diese Läden. Also wenn ein Kinderladen zum Beispiel 6 Euro den Quadratmeter überhaupt nur finanziert bekommt, dann kann es eben nur so gehen, dass auch die Miete für diese soziale Leistung auch nur in diesem Bereich liegt. Und deswegen ist also, sind Gewerbeflächen entsprechend eben anzukaufen, staatlich zu refinanzieren, beziehungsweise eben der Mietendeckel dort anzuwenden, so wie wir das im Wohnbereich auch haben. Und da wurden sozusagen im Bildungsmaterial auch konkrete Forderungen erarbeitet, die jetzt auch wiederum weitergegeben wurden in die Politik. Und da gab es verschiedene Ansätze. Ist hier schon was passiert, also in der Politik? Also zum Zeitpunkt, als wir den Fachtag hatten, auf dem eben unsere Publikation auch basiert, war es so, dass es eine Bundesratsinitiative zu dem Thema gab, auch vom Land Berlin eben angestoßen, die allerdings in den Ausschüssen dann gestoppt wurde oder beziehungsweise vom Wirtschaftsministerium gestoppt wurde und so ein bisschen auf on hold irgendwie lag. Es gab danach weitere Bundesratsinitiativen, die man ja aber auch verstehen muss, einfach als Aufforderung an die Bundesebene, sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen und noch nicht als konkretes Gesetzesvorhaben oder Entwurf. Das wiederum ist am 8.10. diesen Jahres sehr konkret von den Grünen eingebracht worden, über Canan Bayram und soweit wie wir das erfahren haben, auch eine Kollegin aus Frankfurt, die einen konkreten Gesetzesentwurf zum Schutz der Gewerbemieterinnen in Innenstädten eingebracht haben und dort eben genau auch diese Forderungen, den Mietendeckel, die Begrenzung der Miethöhe eben analog zum Mietendeckel, die Verlängerung von bestehenden Mietverträgen auf 10 Jahre und also bei Verträgen und ansonsten, dass man eben nur aus triftigem Grund einen Gewerbemietvertrag kündigen kann. Das sind die Forderungen, die von denen wir wissen, dass sie jetzt eben in dieser Gesetzesinitiative eingebracht wurden und ganz konkret jetzt im Ausschuss, in den zuständigen Ausschüssen eben diskutiert werden. Das sind also einige laufende Versuche über regulative Maßnahmen in dieses Mietrecht insofern eingreifen zu können, dass einfach die Werberäume, genauso wie wir das aus der Wohnungspolitik kennen, eben bezahlbar bleiben können. Und das betrifft ja nicht nur die Mieterinnen selbst, die dann inhabergeführte Geschäfte beispielsweise betreiben, sondern die Bezahlbarkeit, die spielt dann auch zurück in die Nachbarschaft als diejenigen, die über diese Gewerberäume auch mit versorgt werden. Also dahingehend haben wir eben in diesem Fachtag mit unterschiedlichsten Akteuren aus der Nachbarschaft unsere Untersuchungen aus dem Wrangelkiez versucht, auf andere Straßen zum Beispiel oder andere Kieze, wie auch die Oranienstraße, wo eine weitere Gewerbeinitiative ganz stark aktiv ist, die Ora Nostra zu übertragen und uns genauer mit allen Beteiligten anzuschauen, wie denn der Zusammenhang zwischen diesen bedrohten Gewerberäumen und Verdrängungsprozessen ist, der sich in der Oranienstraße ja genauso zeigt wie hier im Rangenkiez. Aber mit dem Thema Gemeingut haben wir noch eine zweite Ebene aufgemacht. Das ist natürlich auch eine Frage nach den Eigentumsverhältnissen. Die Nachbarschaft als Gemeingut und damit auch die Gewerberäume mit in die Gemeingutdefinition aufzunehmen, ist natürlich auch eine Frage danach, inwiefern wir nicht über Vorkaufsrechte auch ganz stark Gewerberäume stärker in den Blick nehmen müssen. Auch das fehlt im jetzigen Milieuschutz. Der bezieht sich eben auf Wohnimmobilien. Das Gewerbe selbst ist davon, genauso wie Nada jetzt beschrieben hat, mit den nicht gedeckelten Mieten eben nicht einbezogen. Und am Ende bestimmt die im Moment oder seit langer Zeit stark wechselnde Eigentümerschaft der privaten Immobilien darüber, wie die Mieten aussehen und kuratiert sich damit das Gewerbe in die Erdgeschosszone, das ihm am angemessensten erscheint und dass diese horrenden Mieten zahlen kann. Und das ist natürlich eine Ebene, wo noch schwieriger ist, Kommunalisierungs- und Rekommunalisierungsprozesse anzustoßen, um politisch zu unterstützen. Wir wissen, dass Berlin beispielsweise die landeseigene Gewerbebaugesellschaft GSW privatisiert hat. Damit ging natürlich ganz viel an Möglichkeiten, um bezahlbaren Gewerberaum erhalten zu können, verloren. Und das ist so eine zweite Ebene, die als Forderung natürlich auch in die Publikation mitschwingt, aber noch viel längeren politischen Hebel braucht, um sich schrittweise durchsetzen zu können. Und für diesen Hebel oder so, da gibt es ja, wie schon gesagt, recht viel Netzwerkarbeit und Protest, so wenn ich an volle Breitseite denke, in der Oranienstraße etc. Also vorerst ist vor allem mal Sichtbarkeit und Lärm gefragt, um dem auch mehr Nachdruck zu verleihen, diesen Forderungen. Ja, auf jeden Fall. Also ganz spannend an volle Breitseite ist, also ne, es geht um den Buchladen Kirsch & Co., ist, dass der Buchladen da heute noch ist, ohne einen gültigen Mietvertrag. Das heißt, auch jenseits von allen regulierten oder auch deregulierten juristischen Grundlagen gibt es einfach immense Grauzonen, die es gilt auszuhandeln. Also wir sehen, dass wir in all diesen Regularien Spielräume haben. Und diese Spielräume, die erinnern mich halt wiederum an die Gemeindedefinition, wo wir eben jenseits von einer politischen Festlegung und auch jenseits von privaten Schutz- und Anspruchsmechanismen Räume öffnen können, in denen wir in Aushandlung gehen können und in denen gestritten und diskutiert und beschlossen werden kann, was in diesen beiden anderen Raumbereichen vielleicht nicht festgelegt ist oder anders festgelegt sein würde. Ihr habt auch eine kommende Veranstaltung. Also das Nagelnetz ist ja, wie gesagt, dieser Zusammenschluss aus Nachbarschaft und Gewerbetreibenden. Das sind ja Menschen, die sich praktisch als Gewerbetreibende, aber eben auch einfach als Nachbarin und als Institutionen verstärkt aus Friedrichshain-Kreuzberg, wobei wir da auch schon ein Stück weit über die Bezirksgrenzen hinausgegangen sind mit denjenigen, die sich da regelmäßig treffen und engagieren. Und dieses Nagelnetz war eben auch Mitinitiatorin des Fachtags und gleichzeitig besteht es in seinen Treffen trotz Corona jetzt eben virtuell immer weiter und hat sein letztes Treffen für dieses Jahr am 8. Dezember. Da geht es auch nochmal genau darum, wie geht es da weiter, was können wir weiterhin dann auch im nächsten Jahr gemeinsam in diesem Nagelnetz auf die Beine stellen. Und Dagmar und ich werden eben auch das Bildungsmaterial, den Atlas der Nachbarschaften und die Publikation eben da nochmal vorstellen am 8.12. um 19.30 Uhr. Und man kann einfach Kontakt über das Nagelnetz aufnehmen, wenn man sich da dazuschalten möchte und da nochmal zuhören möchte und mitdiskutieren möchte und mitplanen möchte. Ja, danke ihr beiden. Ja, sehr gern. Hat uns auch gefreut. Ja, wir danken auch. Ihr habt ja einen Gastsong mitgebracht. Welchen Song wollt ihr denn hören? Ja, wir haben uns einen Song von Tina Darling gewünscht. Das ist eine großartige Künstlerin, Freundin und Kollegin, die in ihren Liedern und in ihrem Album die Dinge wunderbar auf den Punkt bringt. Viel Spaß damit. Von mir auch. Viel Spaß mit Tina Darling.